Die Schwarzen wissen nicht, dass ihre Vorfahren, die sich an der Materiellen des Niltals angepasst haben, die ältesten Führer der Menschheit auf dem Weg der Zivilisation sind. Check Antadjob. Also Tunnelblick, das sind Reflexionen von Clarice Akuala. Deine Weltkarte ist nicht meine Weltkarte. Deine Erziehung ist nicht meine Erziehung. Was ist eine Bibliothek? Meine Bibliotheken sind Skulpturen, die Ife-Skulpturen, die Ife-Bronze oder Ife-Köpfe. Auch Apollons von Ife genannt, haben Picasso inspiriert. Hast du was gewusst? Nein, aber schade. Deine Wurzeln sind nicht meine Wurzeln. Deine Fingerabdrücke sind nicht meine Fingerabdrücke. Wie heißt deine Buddha? Meine Olokun und Simon Kimbangu. Jesus, ist er weiß? Ist er schwarz? Deine Blickwinkel ist nicht meine Blickwinkel. Deine Kunst ist nicht meine Kunst. Deine Religion ist nicht meine Religion. Dalai Lama ist nicht unbedingt meine spirituelle Lehrer. Deine Vorfahren sind nicht meine. Wenn deine Vorfahren Arier sind, meine kommen aus Sirius. Wenn dein Gott Jesus ist, ich kenne nur Götter und Göttinnen. Und wenn du ein Gläubiger bist und die Kirche besuchst, bin ich ein Zeitzeuge. Ich besuche keine Kirche, ich rede mit meinen Ahnen, die um mich, mit mir, in mir sind. Einfach gesagt, sie sind meine Götter, meine Göttinnen. Den Tod gibt es nicht. Wenn du an einen Gott glaubst, ich habe mehrere Götter und Göttinnen, die meine Vorfahren sind. Während deine Opa Gottes glattes Gesicht hat, mein hat viel schöne Gesichtsnarben. Deine Gewohnheit sind nicht meine. Dein Brauchtum ist nicht mein Brauchtum. Was du hast, habe ich auch. Also, wo liegt das Problem? Damals ein Narbengesicht nicht verkauft werden. Die Schmisse waren Erkennungszeichen Selbstschutz. An die Museen, die die Kunstwerke meiner Ethnie, meiner Göttinnen und Götter aufbewahrt haben. Dort sind meine Gefühle und eine zu mir zu fließende Energie. Die Götthelden wollen zurück in den Kreis der Familie. Ich bin ihr Kanal. Ich hoffe und denke auf Kommunikation um diese Dinge. Ich spreche auf Augenhöhe. Das ist für mich die Zukunft. Was ist die Zivilisation? Ein Weg, eine Dimension, eine Ebene. Das Geheimnis in dir selbst. Die Zivilisation ist eine Dimension, die man erreichen soll. Kann man sagen, euch zivilisiert? Nein, deine Farbe ist nicht meine Farbe. Dein Gehirn ist nicht mein Gehirn. Am Anfang war für mich Ile Ife, wo meine Vorfahren herkommen. Wichtig für mich ist, die eigene Interpretation zu haben, eine eigene Meinung zu bilden. Deine DNA ist nicht meine DNA. Deine Weltanschauung ist nicht meine Weltanschauung. Wenn dein Gott Jesus ist, ich kenne nur Götter und Göttinnen. Reflexion 2. Politische, spirituelle Identität. Was bedeutet Afrikaner sein? Ist Afrika gleich Hautfarbe? Leben nur dunkelhäutige Leute in Afrika? Was hat ein Kontinent mit der Hautfarbe zu tun? Was hat die Geografie mit meiner Hautfarbe gemeinsam? Ich sehe keine Verbindung. Sind alle dunkelhäutigen Menschen in Afrika geboren? Ist Europa nur für Hellhäutige? Ist Europa bunt? Ist Afrika bunt? Warum verbindet man Kontinent mit der Hautfarbe? Sind die Kontinente homogen? Ist Immigration sichtbar? Ja oder nein? Sind Menschen zur Auswanderung bzw. Einwanderung fähig? Bin ich eine freie Frau? Also, meine Hautfarbe ist schwarz und ich bin keine Afrikanerin, sondern eine Europäerin. Wer bestimmt, wer was ist? Ich selbst. Mein Gefühl spricht. Augen aufmachen. Die Geografie ist eine Illusion. Wach auf. Ich bin keine Diaspora. Ségolène Royal ist in Senegal geboren. Wer ist die? Eine Afrikanerin? Was bedeutet Umwelt? Wie umweltfreundlich bist du? Was bedeutet Umwelt? Umwelt mit dir. Ich bin die Umwelt. Ich bin die Umwelt. Du bist die Umwelt. Wir sind alle die Umwelt. Umwelt ist innerlich, äußerlich. Umwelt ist deine Denkweise, dein Konsum, deine Ökonomie, Intuition, Wahrnehmung, Loslassen. Umwelt ist eine Bewusstseinsdimension. Umwelt ist Lebensstil, Lebensart, Lebensform. Umwelt ist gleich Umfeld. Umwelt ist gleich Umfeld. Umwelt ist kein Slogan, Plakate, Werbungen, Diskurs. Umwelt ist deine eigene Realität. Umwelt ist Einatmen und Ausatmen. Wie fähig ist deine Lebensstil? Umwelt bist du selbst, innere Werte. Umwelt ist gleich Schönheit, ist gleich Frieden. Schönheit kommt von bewusster Ernährung, nicht von Kosmetikprodukten. Wie intim denkst du? Wie lokal fühlst du? Wie global analysierst du? Umwelt ist nicht nur Klima, CO2, Symposion. Ich bin Umwelt. Sei Umweltvorbild. Stopp die Konsumgier. Umwelt ist nicht weit weg. Umwelt bist du selbst. Lachen, lieben, leben, Selbstinitiation ergreifen. Eine Woche ohne Plastiktüten. Die Schönheit ist nicht Mode, Kosmetik. Die Schönheit ist nicht verkäuflich. Die Schönheit ist heilig und göttlich. Schönheit, energetische Schwingung. Die Schönheit ist. Denkanstöße, also Reflexion 3. Hass ruft Hass. Liebe zieht Liebe. Meinungsfreiheit. Ist deine Freiheit meine Freiheit? Ist deine Farbe meine Farbe? Ist deine Frau meine Frau? Ist deine Fantasie meine Fantasie? Ist dein Hunger mein Hunger? Ist deine Erfahrung meine Erfahrung? Ist dein Haus mein Haus? Ist dein Humor mein Humor? Ist dein Leid mein Leid? Ist deine Libido meine Libido? Sind deine Eltern meine Eltern? Sind deine Interessen meine Interessen? Ist deine Uhrzeit meine Uhrzeit? Ist dein Akzent mein Akzent? Ist euer Wetter unser Wetter? Dein Geschmack ist nicht meins. Und so weiter und so fort. Absolut. Meinungsfreiheit gibt es irgendwo. Meinungsfreiheit ist heilig. Sehr sogar. Man soll seine Zunge 7-mal im Munde drehen, bevor man irgendetwas unternimmt. Freiheit ist gleich Empathie, ist gleich Sensitivität, Licht, Selbstliebe, Kreativität. Freiheit ist gleich sich befreien von deiner inneren Barriere, ist gleich Selbsterkenntnis, Provokation oder Meinungsfreiheit, Hass oder Meinungsfreiheit, Ego oder Meinungsfreiheit, Ignoranz oder Meinungsfreiheit, Geldgier oder Meinungsfreiheit. Wovon reden wir? Wer hat die Ideen von der Waffenproduktion? Wer zeichnet die produzierten Waffen? Wer produziert die Waffen? Wozu produzieren die Waffen? Wer verkauft die Waffen? Wer produziert Geld? Wer kauft diese Waffen? Wer finanziert diese Waffen? Wer transportiert diese Waffen? Wer arbeitet für die Waffenproduktion? Wer sind diese Menschen?